Marionetten e.V. von Ray Bradbury. Prost! Prost, mein Alles lieber. Haus, Prost! Seit Ewigkeiten haben wir kein Bier mehr zusammengetrunken. Ja, da hast du recht, da. Ich muss aber bald wieder nach Hause. Ich darf mein Glück nicht in Versuchung führen. Hast du deiner Frau Schlaftabletten in den Tee getan? Na. Ehrlich, du tust mir leid. Seit deiner Heirat bist du nicht mehr dein eigener Herr und lässt dich von dieser Frau tyrannisieren. Weißt du noch, was du für Pläne hattest? Wie du mir immer von Rio vorgeschwärmt hast? Naja, ich brauchte halt ihr Geld. Meine Firma wäre sonst pleite gegangen. Ja, komm, trinken wir noch einen. Hm? Weißt du, Nettie und ich, wir haben aus Liebe geheiratet. Aber manchmal möchte ich am liebsten weglaufen. Nettie geht mir mit ihrer ausdauernden Verliebtheit auf die Nerven. Was? Sie kann keine Minute allein sein, verstehst du? Ständig sitzt sie mir auf dem Schoß, gibt Küsschen hier und Küsschen da. Morgens ruft sie mich im Büro an. Überall geht sie mit. Sogar auf den Fußballplatz, obwohl sie gar nichts von den Spielregeln versteht. Du liebe Zeit. Ich liebe sie, ja. Aber irgendwie regt mich ihre Unselbstständigkeit auf. Komm, aus dem Moll. Du, Smith. Mhm. Du bist doch mein bester Freund, hm? Ja. Ich muss dir was sagen. Aber Brelling, du tust ja plötzlich so geheimnisvoll. Was hast du denn da? Ein Ticket für die Mittwochsrakete nach Rio? Fliegst du mit deiner Frau? Allein lässt sie dich ja bestimmt nicht gehen. Ich fliege allein. Lässt du dich scheiden? Und das Geld? Die Firma läuft doch jetzt auf ihren Namen. Ob sich das lohnt? Komm. Trink aus. Komm, wir gehen. Hm. Begleite mich bitte noch nach Hause. Ich muss dir was zeigen. Brelling, da ist doch was faul. Na los, erzähl schon. Wie kommt es, dass du so plötzlich allein verreisen kannst? Ach, meine Frau, die wird das gar nicht merken, dass ich fort bin. So, hier sind wir. Schau doch mal zu meinem Arbeitszimmer hoch, hm? Aber Brelling, das da oben, das bist ja du! Psst, nicht so laut. Ja, er hat mich gesehen, gleich wird er runterkommen. Brelling, ich hab doch nur ein Bier und einen Schnaps getrunken. Du hast aber ganz richtig gesehen. Wer ist denn das, Brelling? Wird ganz unheimlich. Was soll das Ganze? Hallo, Brelling. Du hast mir nie erzählt, dass du einen Zwillingsbruder hast. Nein, habe ich auch nicht. Komm her. Hier, leg dein Ohr auf die Brust von Brelling 2. Unglaublich. Das gibt's doch gar nicht. Woher hast du denn das? Ist das nicht fabelhaft? Noch maßgeschneidert. Es gleicht mir bis ins letzte Detail. Woher hast du das? Gib dem Herrn deine Karte, Brelling 2. Marionetten e.V. Verdoppeln Sie sich selbst oder Ihre Freunde. Neue Humanoid-Plastik. Garantiert haltbar. Keine physischen Abnutzungserscheinungen. Von 70.000 bis 100.000 Dollar. Deluxe-Modell. Och, das darf doch nicht wahr sein. Wie lange treibst du das Spiel schon? Ich habe Brelling 2 jetzt schon seit einem Monat. Wenn ich zu Hause bin, dann halte ich ihn in einer Werkzeugkiste im Keller unter Verschluss. Meine Frau, die geht niemals hinunter und ich habe den einzigen Schlüssel zu der Kiste. Heute Abend, da sagte ich zu ihr, ich wollte nur mal eben Zigaretten holen. Danach ging ich in den Keller und schickte Brelling 2 nach oben, meiner Frau Gesellschaft zu leisten, während ich zu unserem Treffpunkt in die Kneipe ging. Fantastisch! Er riecht sogar genau wie du. Ja. Aber irgendwie ist es doch Betrug an deiner Frau. Wieso? Wir hatten uns doch nie was zu sagen. Sie braucht meine Anwesenheit doch eigentlich nur, um mich mit ihrer Überwachung zu terrorisieren. Ich wehre mich jetzt, ohne dass sie etwas merkt. Die Marionette, die gleicht mir aufs Haar. Ich kann weiterhin das Geld meiner Frau genießen und meine Freiheit dazu. Hm? Wenn ich morgen in Rio unter Palmen tanze, sitzt Brelling 2 neben meiner Frau im Wohnzimmer und sieht fern. Ja, während ich mich an südamerikanischen Spezialitäten labe, wird Brelling 2 von meiner Frau mit ihrem Gesundheitsessen verwöhnt. Rosige Aussicht, ne? Was da, staunst du, alter Junge. Mein richtiges Leben hat nämlich gerade jetzt erst begonnen. Wenn ich in 8 Wochen zurückkomme, kann sich Brelling 2 wieder in der Kiste ausruhen. Kommt er denn so lange ohne Wartung aus? Ein halbes Jahr, wenn nötig. Er macht alles wie wir. Essen, trinken, schlafen. Du wirst gut für meine Frau sorgen. Nicht wahr, Brelling 2? Deine Frau ist sehr nett. Ich habe sie schon lieb gewonnen. Na, du sag mal, wie lange gibt es diesen Marionettenverein schon? Seit 2 Jahren, ganz heimlich. Könnte ich... Ich meine, käme das für mich auch in Frage? Kannst du mir die Adresse geben? Steht alles auf der Karte, du kannst sie behalten. Vielen Dank. Bei mir ist es ja nicht so wie bei dir. Ich liebe Nettie sehr. Ich will sie auf keinen Fall verlieren. Aber ab und zu mit Freunden zu einem Fußballspiel, ohne dass sie mitgeht, das wäre eine Befreiung. Na, viel Glück, Smith. Schau ab und zu mal rein, wenn ich in Rio bin. Es würde meiner Frau nämlich komisch vorkommen, wenn du plötzlich deine Besucher einstellen würdest. Du kannst Breling 2 genauso behandeln wie mich. Hm? In Ordnung. Viel Spaß bei deiner Reise. Treib's nicht zu toll. Das ist die Lösung. Fantastisch. Ich brauche Nettie nicht weh zu tun. Sie würde es nie begreifen, dass ich ab und zu allein sein will. Den Marionettenmann kann sie küssen, so viel sie will. Sie kann ihn ständig belagern mit ihren kleinen Aufmerksamkeiten, kann ihm die Klatschgeschichten erzählen, die mich so langweilen. Und ich kann mal wieder so richtig auf die Pauke hauen. Wo habe ich bloß die Karte von Breling? Ach, hier. Unsere Klienten sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Denn solange das Gesetz zur Legalisierung von Marionetten e.V. vom Kongress noch nicht verabschiedet ist, gilt es als Staatsverbrechen, eine unserer Marionetten zu benutzen. Klienten müssen einen Abguss ihres Körpers machen lassen, sowie einen Farbindex-Test von Augen, Lippen, Haaren, Haut. Sie müssen mit einer zweimonatigen Wartezeit rechnen, bis ihr Modell fertiggestellt ist. Marionetten e.V. ist 2 Jahre alt und hat einen Stamm renommierter und zufriedener Kunden. Unser Motto lautet: keinerlei Bindungen mehr. $150.000 haben wir gespart. Ich werde $100.000 abheben. Wenn schon, dann will ich auch ein Deluxe-Modell haben. Wenn er die fragen sollte, habe ich das Geld anderweitig günstiger angelegt. Ich komme mir fast wie ein Verbrecher vor. Nettie ist so eine gute Frau. Manchmal kann ich es immer noch nicht glauben, dass sie mich anstelle dieses Bud Chapman geheiratet hat. Gerade im letzten Monat hat sie mich noch ungestümer geliebt als sonst. Trotzdem, was ich vorhabe, ist letztlich auch zu ihrem Nutzen. Umso lieber werde ich sie haben, wenn ich nach meinen Ausflügen in die Freiheit zu ihr zurückkehre. Das gibt's doch nicht. Es fehlen genau $100.000. Wie kommt Nettie dazu, Geld abzuheben, ohne mich zu fragen? Für noch mehr Hüte, Parfums, Klamotten. Nein, sie hat sicher das kleine Haus am Hudson gekauft, von dem sie schon seit Monaten schwärmt. Was bildet sie sich bloß ein? Es ist immerhin unser Geld. Meine kleine Nettie, dieses Biest. Na, warte. Nettie, was hast du mit dem Geld gemacht? Nettie! Breling 2, ich freue mich, dass mein Freund Smith jetzt auch so glücklich wird wie ich. Und nun ab in die Kiste mit dir. Breling, darüber wollte ich schon lange mit dir reden. Mir gefällt die Kiste nicht. Okay. Wenn ich von Rio zurück bin, dann mache ich dir eine bequemere Behausung. Es ist ja nur noch heute Nacht. Dann kannst du 2 Monate oben bei meiner Frau sein. Ich hasse das Kistendasein. Wie? Ich muss mich genauso bewegen können wie ein Mensch. Also davon haben sie mir in der Marionettenfabrik nichts gesagt. Dass du solche Macken entwickeln würdest? Du bist doch nur eine Puppe. Es gibt viel, was die in der Fabrik nicht über uns wissen. Nein. Wir sind ziemlich neu und sensibel. Ich finde es ungerecht, dass du nach Rio fährst. Dort ist es jetzt schön warm. Und deine Frau und ich, wir bleiben hier in der Kälte. Also hör mal gut zu. Ich habe sehr, sehr viel Geld für dich hingelegt. Und zwar, damit ich genau das tun kann, was ich mir schon immer erträumt habe, ohne dass mir meine Frau die Hölle heiß macht oder ihren Anteil aus der Fabrik zurückzieht. Du bist mein Besitz, mit dem ich tun kann, was ich will. Es steht dir nicht zu, in meine Pläne hineinzupfuschen. Ich werde nie nach Rio kommen. Und deine Frau, ich habe sie liebgewonnen. Ist ja schön für dich, dass dir deine Beschäftigung gefällt. Und dann tue ich dir ja einen Gefallen, wenn ich dich so lange mit ihr alleine lasse. Hm? Ich habe darüber nachgedacht, wie schön es wäre, wenn ich mit deiner Frau nach Rio führe. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich dich einen Augenblick allein lasse, ne? Ich muss nur rasch telefonieren. Hier geblieben. Du willst Marionetten e.V. anrufen und ihnen sagen, dass sie mich abholen sollen, stimmt's? Nein. So glaub mir doch. Lass mich los, du tust mir weh. Sag mal, hat meine Frau dich aufgehetzt? Hat sie etwas gemerkt? Ist es deswegen? Du wirst es nie erfahren. Ich werde dich jetzt in diese Kiste stecken, abschließen und den Schlüssel verlieren und dann werde ich einen zweiten Flugschein kaufen. Nein, halt, lass mich los! Wir werden in Ruhe darüber reden. Vielleicht können wir eine Lösung finden, die uns beide zufriedenstellt. Bredding 2, lass mich los! Hilfe! Adieu, Hilfe! Bredding. Ich krieg keine Luft! Hilfe! Schrei so viel du willst. Hier unten hört dich keiner. Hilfe! Hilfe! Nettie, das ist ja unglaublich. Und er hat noch nichts bemerkt? Kann er gar nicht. Sie ist genau so wie ich. Nein. Ach, du glaubst gar nicht, welche Befreiung das für mich ist. Endlich kann ich weggehen. Ins Theater, Tennis spielen oder ganz einfach alleine sein. Er will, dass ich ihm die ganze Zeit auf dem Schoß sitze. Ah. Er geht ganz selten allein aus. Am liebsten ist er zu Hause bei mir. Und wenn er mal weggeht, zum Beispiel auf dem Fußballplatz, muss ich mitkommen, obwohl ich gar nichts davon verstehe. Ich liebe ihn ja. Ich will ihn aber nicht enttäuschen. Er würde nie verstehen, dass es mir Spaß macht, bis spät abends hier mit dir zu sitzen und zu klönen. Meinst du, ich könnte heute Nacht bei dir schlafen? Natürlich. Nettie 2 liegt schon im Bett. Mein Mann war endlich mal allein mit einem Freund weg. Wenn er schon wieder zu Hause ist, dann wird der Austausch von Nettie 2 gegen mich schwierig. Und ich kann schließlich nicht in der Kiste von Nettie 2 im Nähzimmer schlafen. Also Nettie, so eine Marionette ist eine Spitzenerfindung. Oh, ich bin richtig neidisch. Manchmal habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ach, ich bitte dich. Ich hoffe nur, dass ich das Geld bald zusammen habe, um unser Konto wieder aufzufüllen. Ich erbe etwas von einer Tante und den Rest verdiene ich mit diesem Halbtagsjob dazu. Nettie 2 ruft meinen Mann oft morgens im Büro an. Ja, manchmal besucht sie ihn sogar in der Mittagspause. Nein. Er ist ja so anhänglich. Aber, ach, Kerl, manchmal habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Ach, mach dir doch nichts draus. So ist euch beiden geholfen. Nettie, du bist doch meine beste Freundin. Könntest du mir nicht die Adresse von dieser Marionettenfabrik geben? Ah. Ich würde so gern mal ab und zu wieder tun, worauf ich Lust habe, weißt du? Zum Beispiel wandern in den Bergen oder zelten. Mit John muss ich immer in diese 5-Sterne-Raumstation, wo es so stinklangweilig ist. Ach, klar. Wenn du es nicht weiter erzählst. Nein. Hier ist die Adresse. Ach, himmlisch. Da stehen alle nötigen Informationen drauf. Marionetten e.V. von Ray Bradbury. Das Manuskript für unsere Sendung hat Vera Kaltwasser geschrieben.